25. Ein Ort für Displaced Persons. Das Lager Pöppendorf bei Lübeck. Verschwunden 1951. Der Friedhof im Lübecker Stadtteil Waldhusen ist auf den ersten Blick wirklich ein sehr friedlicher Ort. Wie ein Park, weitläufig und mit alten Bäumen. 22 Hektar, darauf 9000 Gräber. Einige davon im südwestlichen Teil, in Block 5, sind durch kniehohe, schmucklose Kreuze markiert. Mehrere Dutzend nebeneinander, 5 Reihen hintereinander. Da ist das Grab von Amalie Agnes Menzel, geborene Seideln. Geboren am 11. November 1863, gestorben am 1. Juli 1946. Dort liegt Johann Sütern, geboren am 25. Januar 1878, der an seinem 68. Geburtstag am 25. Januar 1946 starb. Es gibt das Grab einer unbekannten Frau, deren Leben am 23. April 1946 endete. Eines der Kreuze ist kein Kreuz mehr. Der Querbalken fehlt, nur die Stele steht noch. Da liegt Zibralda Blaubrix, gestorben am 14. Januar 1946. Nur knapp ein halbes Jahr alt ist er geworden. 151 Kreuze zählt man. Und wenn man an den Reihen vorbeiläuft und liest, dass Bertha und Johannes Krause, er 8 Jahre älter als sie, das gleiche Sterbedatum tragen, fragt man sich, ob sie ein Ehepaar waren oder doch Geschwister. Und ob Karl Krause, 10 Jahre jünger als Bertha und einen Monat nach ihnen verstorben, auch zur Familie gehörte. Die Toten waren Insassen des Lagers Pöppendorf, das zwischen 1945 und 1951 im angrenzenden Waldhusener Forst existierte. Es war weder ein Arbeitslager wie Treuenbrietzen noch ein Lager für alliierte Truppenangehörige, deren Heimatort es nicht mehr gab, wie Haren Matschkow. Pöppendorf wurde ein Durchgangslager für sehr viele verschiedene Gruppen von Menschen. Ehemalige Wehrmachtssoldaten, Vertriebene aus den sogenannten Ostgebieten und jüdische Auswanderer, denen die Einreise nach Palästina verweigert worden war. Die Geschichte des Lagers Pöppendorf beginnt im Juli 1945, als die britische Militäradministration hier eine Übergangsstation einrichtete, für Wehrmachtssoldaten, die aus norwegischer Gefangenschaft zurückkehrten. Es hatte keine befestigten Gebäude, nur einige Koch- und Sanitätsstellen. Platz für Soldatenzelte oder Schlafplätze unter freiem Himmel. Die britische Militärpolizei bewohnte ein befestigtes Zeltlager und nutzte die Gaststätte Waldhusen als zentrale Küche und Verwaltungsgebäude. Die Gaststätte ist heute ein Hotel. Dort hängen noch einige Fotos, auf denen man Soldaten vor dem Gebäude stehen sieht. Am 4. August erreichte das erste Schiff mit deutschen Kriegsgefangenen den Hafen Travemünde. Von dort reisten die Männer mit dem Zug weiter zum Bahnhof Kücknitz. Täglich kamen 800 bis 1000 Wehrmachtssoldaten an. Auf Fotos sieht man sie eine gepflasterte, von Bäumen gesäumte Straße entlang laufen, die schweren Stiefel an den Füßen, in Mäntel gehüllt mit zweireihiger Knopfleiste, die von Gürteln zugehalten werden. Sie tragen Rucksäcke und Koffer mit sich. 700 Meter waren es bis zum Lager. Dort wurden sie nach Heimatgegenden aufgeteilt und ihre Entlassungspapiere vorbereitet. Verletzte wurden behandelt oder in die Krankenhäuser der Gegend transportiert. Schon am folgenden Tag reisten die Männer weiter, kletterten auf LKWs oder marschierten zurück zum Bahnhof und wurden in Züge aufgeteilt, die sie dorthin brachten, von wo sie Wochen, Monate oder Jahre zuvor aufgebrochen waren. 78.500 Soldaten passierten das Lager Pöppendorf. Dieses erste, nur 10 Hektar große Lager hinterließ kaum Spuren, die man heute sehen könnte. Sie wären ohnehin überlagert worden von den Überresten all der anderen Strukturen, die folgen sollten. Denn bereits am 12. Oktober 1945, knapp 10 Tage nachdem der letzte Soldat den Waldhusener Forst verlassen hatte, beschlossen die Briten, an gleicher Stelle ein Lager für Geflüchtete aufzubauen. Mit dem Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 wurden Teile von Ostpreußen sowie Hinterpommern, Westpreußen und Schlesien, alles was östlich der Oder-Neiße-Linie lag, polnisch. Deutsche mussten die Gebiete verlassen. Gleichzeitig kehrten auch jene Deutsche zurück, die vor dem Krieg geflohen waren. Auf dem Areal der kurzlebigen Entlassungsstelle baute man nun 60 kleinere und 15 größere Baracken aus Wellblech, in Form einer halbierten, horizontal geteilten Röhre. Die beiden seitlichen Öffnungen waren mit Holz verschlossen und der Boden mit Dielen ausgelegt. Über die nächsten Monate rodete man den Wald weiter, und es entstanden immer mehr solcher Behelfsbauten, bis es einschließlich rund 150 waren. in denen bis zu 6000 Menschen beherbergt und versorgt wurden. Die britische Militärregierung verwaltete das Lager bis kurz vor Weihnachten 1945. Danach war erst die Stadt Lübeck, später das Land Schleswig-Holstein verantwortlich. Anders als die Soldaten Monate zuvor waren viele der Menschen, die aus den Ostgebieten zurückkehrten, kaum fähig, den knappen Kilometer zum Lager zu Fuß zu gehen. Ihr Zustand war desolat. Viele waren unterkühlt, erkältet, unterernährt, hatten Herz- und Kreislaufprobleme, trugen Typhus, Ruhr oder Tuberkulose mit sich. Von 304.919 Menschen, die 1946 ankamen, wurden 16.420 in Krankenhäuser eingewiesen. Die meisten von ihnen litten an der Hautkrankheit Krätze. Weil sie so geschwächt waren, transportierte man die Geflüchteten mit LKWs ins Lager Pöppendorf. Ihr Gepäck hatten sie vorher am Bahnhof verstaut, wo sie auch entlaust worden waren mit DDT, einem Schädlingsbekämpfungsmittel, das sich im Fettgewebe anreichert und ab den 1970ern verboten wurde. Nach der ersten Versorgung wurden die Menschen registriert und ihre Namen mit Suchlisten abgeglichen. Sie erhielten Registrierscheine und wurden auf die Hütten verteilt. Auf 160 Quadratmetern Fläche drängten sich 50 Menschen. Anfangs schliefen sie auf Stroh auf dem Boden. Erst 1946 wurden Betten angeschafft. Stühle und Tische gab es nicht. Natürlich auch kein elektrisches Licht. Zwar wurden die Hütten täglich gereinigt und entlaust, aber es war unangenehm stickig und feucht. An den Wellblechwänden tropfte das Kondenswasser hinab. Auch diese Geflüchteten sollten nur kurze Zeit im Lager bleiben. Aber das funktionierte nur anfangs. 1946 kamen zwischen 1500 und 3000 Menschen täglich durch das Lager. Es war eine unglaubliche logistische Leistung, für sie alle zu sorgen. Die Baracken mussten geheizt und gereinigt werden. Lecks mussten geflickt, Leistungen instand gehalten und Essen gekocht werden. Außerdem mussten die Kranken versorgt werden. Bis zu 460 Menschen arbeiteten im oder für das Lager. Rund 70 waren Ärztinnen, Apotheker, Sanitäterinnen, Entlauser, Krankenschwestern und Pfleger. Dann gab es die Mitarbeiter des Fuhrparks, die unter anderem Kranke in Spitäler und Lebensmittel ins Lager transportierten, aber auch in der lagereigenen Kfz-Werkstatt, Waschanlage oder Tankstelle arbeiteten. Um Aufbau und Instandhaltung der Baracken kümmerte sich der lagereigene Bauhof mit Tischlern, Zimmerern, Maurern, Schlossern, Elektrikern, Klempnern, Mechanikern, Schmieden, Sattlern und Zeltbauern. Er lag in der Nähe der heutigen Försterei, aber auch dort sind keine Spuren der Nachkriegszeit mehr zu finden. In der Küche standen 12 Kessel mit 4.360 Liter Fassungsvermögen. Zusätzlich gab es eine Milchküche für Mütter mit kleinen Kindern und Kranke. Auf einem alten Schwarz-Weiß-Foto sieht man Menschen in langen Mänteln an zwei Ausgabefenstern anstehen. Sie haben Hüte und Mützen auf. Einige scheinen sich auch nur etwas Stoff um den Kopf gebunden zu haben. Die Wände zwischen und neben den Ausgabefenstern sind mit Zetteln übersät. Die ersten Flüchtlinge und Vertriebenen kamen vor allem aus Schlesien, Pommern und Westpreußen. Manche waren zuvor schon in anderen Lagern gewesen. Viele im polnischen Lager Szczecin. Sie blieben wie die Soldaten zuvor auch nur eine Nacht, wurden auf LKWs und Züge gebracht und in unterschiedliche Städte, Gemeinden und Kreise in Schleswig-Holstein verteilt. Aber ab Juli 1946 änderte sich das. Das Land war nicht mehr in der Lage, weitere Geflüchtete aufzunehmen. Anfang 1947 wurde eine Zuzugssperre verhängt. Die Menschen, die im Lager Pöppendorf ankamen, mussten nun in andere Gebiete der britischen Besatzungszone weiterreisen. Es dauerte zunehmend länger, neue Bleiben für die Flüchtlinge zu finden, denn überall in Deutschland waren die Kapazitäten erschöpft. Menschen harrten nun Wochen, manchmal sogar Monate im Lager aus. Gleichzeitig kamen immer noch weitere Geflüchtete aus dem Lager Stettin. Und ab September 1946 vermehrt auch Menschen, die aus französischer, amerikanischer oder britischer Gefangenschaft entlassen worden waren. Außerdem kehrten all jene zurück, die vor dem Krieg Zuflucht in Dänemark gesucht hatten, sowie Displaced Persons, Staatenlose, die zuvor in den Lagern der United Nations Relief and Rehabilitation Administration, kurz UNRWA, gelebt hatten. Und schließlich begannen Menschen, illegal ihre Besatzungszonen zu verlassen. Von der sowjetisch besetzten Zone waren es nur rund 5 Kilometer bis nach Lübeck. 150 bis 200 Menschen passierten täglich schwarz die Grenze. Die Zustände im Lager wurden mit jedem Tag unwürdiger. Die Toiletten bestanden zum Beispiel nur aus Gräben, und war einer voll, wurde er nur zugeschüttet. Das führte dazu, dass Menschen mitunter auf den zugeschütteten und nicht markierten Gräben einbrachen. Spätestens im März 1947 war das Lager heillos überfüllt. Am 1. Juni wurde es als nicht mehr aufnahmefähig eingestuft. Allerdings entspannte sich die Situation in anderen Lagern der Stadt. Dorthin verlegte man die Geflüchteten, als man Pöppendorf im August und September 1947 komplett räumen musste. Denn die britische Militäradministration musste sich um einen Notfall kümmern, der in einem ganz anderen britischen Hoheitsgebiet entstanden war. Im Meer vor Palästina. Dort war ein Schiff aufgetaucht mit jüdischen Auswanderern, die nach Palästina einreisen wollten. Den Staat Israel gab es damals noch nicht. Das Gebiet stand unter britischem Mandat. Aber die 4.554 Passagiere der Exodus 47 hatten keine Einreisegenehmigung. Britische Marineeinheiten enterten das Schiff deshalb und lenkten es in den Hafen von Haifa, wo die jüdischen Auswanderer britische Schiffe besteigen mussten, die sie in ihre Herkunftsländer transportieren sollten. Im südfranzösischen Port-de-Boux allerdings weigerten sich die zum Auswandern Entschlossenen, an Land zu gehen. 3 Wochen lagen die Schiffe im Hafen, doch nur einige Alte und Kranke gingen von Bord, bis die Briten alle übrigen schließlich nach Deutschland brachten. Am Hamburger Hafen warteten britische Soldaten, die die Menschen, wenn nötig, mit Gewalt von Deck holten, sie in Eisenbahnwaggons und auf LKWs verluden und in das Lager Pöppendorf brachten. Man muss sich das vorstellen. 2 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs werden Jüdinnen und Juden gegen ihren Willen in das Land gebracht, das das Judentum ausrotten wollte. Sie werden dort genauso verladen wie die Menschen, die nur wenige Jahre zuvor in Konzentrationslager abtransportiert worden waren. 1947 kannte man noch nicht das Ausmaß der Vernichtung, aber man ahnte es. Und es ist kaum vorstellbar, dass diejenigen, die vorher Hitler die rechte Hand entgegengestreckt hatten, in diesen 2 Jahren ihre Haltung gegenüber Juden geändert hatten. Auch die Briten machten sich da keine Illusionen. In Pöppendorf hatte man auch deshalb Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ein kahlgeschlagener Streifen umgab das Lager, das zusätzlich von 2 Metern Stacheldraht umschlossen war. 11 Wachtürme standen entlang dieser Begrenzung, die mit Scheinwerfern ausgerüstet und mit Telefonen ausgestattet waren. Am 9. September 1947 kamen die Transportzüge am Bahnhof Köknitz an. Die französischen Jüdinnen und Juden mussten aussteigen. Im Lager angekommen, stellten sie fest, dass Deutsche dort zurückgeblieben waren. Das Lagerpersonal. Irgendjemand musste sie ja versorgen. Proteste brachen aus. Trotzdem waren sie nicht dazu zu bewegen, nach Frankreich zurückzukehren. Auf einem Foto aus jenen Tagen steht eine Familie lächelnd vor einer Baracke, über der ein Transparent hängt. Ouvrez les portes de Palestine pour les victimes du Hitlerisme. Öffnet die Türen Palästinas für die Opfer des Hitlerismus. 8 Wochen blieben die französischen Jüdinnen und Juden im Lager. Während sie dann im November nach Emden und Wilhelmshaven in Winterquartiere umzogen, beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Teil. Im Frühjahr 1948 kam dann endlich die Einreisegenehmigung nach Palästina. Der Staat Israel gründete sich kurz darauf am 14. Mai 1948. Im Lager Pöppendorf wurden nach dem Auszug der Juden die Sicherheitsvorkehrungen wieder zurückgefahren. Und es strömten wieder deutsche Geflüchtete hinein. Diesmal aus Dänemark, denn zwischenzeitlich waren die Vertriebenen aus den Ostgebieten dorthin evakuiert worden. Das Lager wurde zu einem Wartelager. Menschen blieben Monate. Allerdings verbesserten sich auch die Bedingungen. Mäntel, Decken, Rasierklingen, Seifen trafen als Spenden ein. Eine Nähstube wurde eingerichtet, in der die Geflüchteten ihre Kleidung flicken konnten. Es gab einen Pastor, der jeden Sonntag Gottesdienste abhielt, und man eröffnete einen Kindergarten, der sogar ein Kinderfest organisierte. Musik und Nachrichten waren über die Lautsprecheranlage auf dem Gelände zu hören, und einmal in der Woche fand eine Kinovorführung statt. Die norwegische Europahilfe engagierte sich vor Ort. Sie verwandelte eine Baracke in ein Kulturzentrum mit Tischen, Stühlen, Gardinen und Lampen. Hier fanden Vorträge und kleine Konzerte statt. Auch eine Bibliothek mit 500 Büchern richteten sie ein. 2 Jahre bestand das Lager noch, bis zum Sommer 1950. Zwischen dem 13. November 1945 und dem 31. Juli 1950 waren insgesamt 536.718 Geflüchtete durch das Lager gekommen. 520 Menschen starben hier. 172 wurden auf dem Friedhof Waldhusen begraben. 151 davon haben ein Grabkreuz. Im Frühjahr 1951 wurde das Lager offiziell aufgelöst und die meisten Bauten abgerissen. Keine zwei Jahre später war der Großteil der Lagerfläche bereits mit neuen Bäumen bepflanzt. 1962 existierten noch zwei zerfallene Baracken. Eine davon stand an der Stelle, an der heute am Parkplatz an der Pöppendorfer Allee ein Pavillon steht. 1965 hat man auch ihre Reste abgetragen. Der Parkplatz selbst ist die letzte Freifläche des Lagers. Manchmal finden Menschen auf ihren Spaziergängen alte Konservendosen oder Wellblechreste der Baracken, nicht wissend, dass sie damit über ein Stück dunkler Vergangenheit des Waldes gestolpert sind.